Wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlöste im Himmel vereint, oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein, in des Heilandes Krone als Edelgestein. Er wird sammeln zur heiligen Schar all die Seelen, die im Blute sich wuschen recht klar. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein, in des Heilandes Krone als Edelgestein. Und die Kindlein zieht an die Brust, die ihm kindlich ihre Herzen hier schenkten voll Lust. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein, in des Heilandes Krone als Edelgestein. Drum, ihr Großen und ihr Kleinen, gebt Jesus das Herz. Er macht selig, er macht herrlich, er führt himmelwärts. Oh, dann werden wir glänzen wie die Sterne so rein, in des Heilandes Krone als Edelstein.